بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الصوب قبت الله الله زيغن وتهايل من رفن قفيت من الله صلى الله عليه وسلم auf dem edelsten aller Gesandten und auf all diejenigen, die ihm im Guten folgen bis an den Tag der Auferstehung. Wir sind heute inshallah mit dem 36. Hadith von den Hadith al-Nawawiyyah. Und zwar, wie auch beim letzten Mal, werden wir einen Hadith durchnehmen von Sahih Muslim. Und wie wir alle wissen, Sahih Muslim ist eines der wichtigsten Quellen, wo wir unsere Informationen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam herbekommen. Das ist eines der authentischsten Quellen, meine ich damit. Und nach Bukhari kommt direkt Sahih Muslim. Manche Gelehrte sogar haben Muslim vor Bukhari vorgezogen. Wie dem auch sei, der Hadith, wie beim letzten Mal, ist auch diesmal von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu überliefert. Und ich sage kurz ein Wortlaut auf Arabisch und dann sage ich ein Wortlaut auf Deutsch. Der Hadith ist ein bisschen länger, aber das kriegen wir schon hin, inshallah. Ich bin mal gespannt, ich habe mal so 40 Minuten, 35 Minuten so eingeplant. Aber Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, auf Arabisch, man nafasa an Muslimin kurbatan min kurbi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawm al-qiyama. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Auf Deutsch versuche ich das jetzt zu übertragen. Und das Tolle ist im Deutschen, wenn man den Hadith übersetzt, dann hat man öfter schon vieles erklärt von dem, was man manchmal im Arabischen eigentlich erst erklären muss. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Wer einem Muslim eine Last in diesem Leben wegnimmt, dann wird Allah eine Last in diesem Leben und im nächsten Leben wegnehmen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wer es jemandem leicht macht, dem es gerade schwer fällt, dem etwas, der ein Problem hat, wer es ihm leicht macht, der wird Allah es in diesem Leben und im nächsten Leben leicht machen. Dann sagt er, und wer einen Muslim deckt, den wird Allah in diesem Leben und im nächsten Leben decken. Und wer einen Weg sucht, um Wissen zu erlangen, dem wird Allah einen Weg zum Paradies leicht machen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jedes Mal, wenn sich eine Gruppe von Menschen in einer der Häuser Allahs versammelt, Allahs Buch rezitiert und gegenseitig lehrt, steigt auf sie die Ruhe hinab. Und die Barmherzigkeit umhüllt sie. Und die Engel umgeben sie. Und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im letzten Satz, wen seine eigenen Taten zurückhalten, den wird auch seine Herkunft nicht vorantreiben. Dieser Hadith, liebe Geschwister, von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu überliefert, dem Sahabi, der bekannterweise die meisten Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, beinhaltet viele wertvolle Informationen und zeigt die Großartigkeit unserer Religion. Weil unsere Religion, alhamdulillah, sie sorgt nicht nur dafür, dass du ein gutes Verhältnis hast zu Allah subhanahu wa ta'ala, sondern sie sorgt auch dafür, dass Allah, derjenige, der uns am besten kennt und weiß, wie wir am besten miteinander funktionieren, er hat uns auch gelehrt, wie wir miteinander umzugehen haben. Und das Tolle an der Sache ist, dass alles ist immer, was wir tun, mit Allah verbunden. Egal wie. Auch die Sachen, die heutzutage auch in anderen Gesellschaften, auch in anderen Glaubensgemeinschaften werden Werte gelehrt. Wird gelehrt, wie du mit jemandem umgehen sollst und was ein guter Charakter ist und was ein schlechter Charakter ist. Aber da fehlt der Bezug zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, in jeder Gesellschaft gilt als Tugend, dass man freundlich ist und dass man nicht stiehlt und dass man anderen Leuten helfen soll. Aber in welcher Religion heißt es, ich habe einen Satz, glaube ich, auf Deutsch vergessen zu übersetzen. Da heißt, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Das heißt, Allah hilft dem Diener so lange, wie er seinem Bruder hilft. Und welche Religion macht diese Verknüpfung zwischen, dass du eben zwei Fliegen mit einer Klatsche erledigen kannst, wie man so schön sagt. Ja? Und auf Arabisch sagt man ja, man erledigt zwei Vögel mit einem Stein. Das ist ein bisschen brutaler, aber der Sinn ist der gleiche. Ja? Welche Religion schafft diese Verbindung herzustellen, außer dem Islam, der dir sagt, wenn du deinen Bruder gut behandelst, dann wirst du auch entsprechend gute Behandlung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und das heißt, sobald du deinen Bruder gut behandelst und diese Absicht hast, für Allah subhanahu wa ta'ala das zu machen, dann automatisch wirst du auch im Jenseits etwas Gutes davon abbekommen. Ja? Und was heißt in Wirklichkeit, wenn du jemandem etwas Gutes tust, tust du es dir selbst gut. Tust du es dir selbst gut, aber das machst du natürlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala das von dir möchte und weil du Allah vertraust. Wer solche Hadithe umsetzt, wie wir jetzt heute gerade eben vorgelesen haben, der hat tatsächlich Gottvertrauen. Denn, stellt euch vor, ich weiß, dass ein Bruder von mir Hilfe braucht. Und ich gehe zu ihm hin, nicht weil ich ihm helfen will, sondern weil ich erwarte von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich ihm helfe, dass jemand mir auch helfen wird. Ist ja egal wer. Ja? Ich erwarte von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn ich ihm helfe, dass Allah mir eben dementsprechend helfen wird. Ja? Wer das mit dieser Absicht macht, der gewinnt bei Allah subhanahu wa ta'ala und der gewinnt bei den Menschen gleichzeitig, weil die Leute mögen ihn und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Erste, der mit ihm ebenfalls zufrieden ist. Und der erste Teil des Hadithes lautet, wer einem Muslim eine Last in diesem Leben wegnimmt, dem wird Allah eine Last in diesem Leben und Yawm al-Qiyamah wegnehmen. Insofern, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, guckt mal, er belohnt einen nicht nur erst später, sondern er belohnt einen schon in diesem Leben. Und die Lasten, die Allah einem wegnimmt, um den Gedankengang von vorhin zu Ende zu machen, warum hat diese Person Gottvertrauen? Warum hat sie wirklich Tawakkul, eine Person, die das umsetzt? Weil, warum sollte sie einer anderen Person helfen, um nachher von Allah belohnt zu werden, von Allah geholfen zu werden, wenn sie nicht darauf vertrauen wird, dass Allah ihr tatsächlich nachher helfen wird? Ne? Weil es gibt nämlich Menschen, die tun Gutes und die helfen anderen Leuten. Aber man bekommt manchmal zu hören, dass sie dann sagen, ich habe dem Sohn so viel schon getan, aber er tut mir, er bedankt sich nicht oder er kommt mir nicht entgegen oder er erwidert diese gute Tat nicht wenigstens einmal mit auch einer weiteren guten Geste. Und da muss die Person sich fragen, hat sie das wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht oder hat sie das gemacht, damit die Person irgendwann mal Dankeschön sagt. Wenn du ganz genau weißt, dass Allah dir eine Last wegnehmen wird, wenn du jemandem hilfst, dann ist dir doch vollkommen egal, ob die Person sich bedankt oder nicht bedankt. Weil du machst es ganz egoistisch. Du machst es, damit Allah mit dir zufrieden ist und damit du von Allah nachher geholfen wirst. Ja? Und stellt euch vor, die Lasten, die wir anderen Menschen wegnehmen können, wie können wir anderen Menschen helfen, sind eingeschränkt nach unseren Fähigkeiten. Manchmal man kann nur reden, manchmal man kann ein bisschen helfen mit Geld, manchmal man kann unterstützen, indem man einfach zuhört. Aber das ist alles sehr eingeschränkt, je nach deiner Fähigkeit, was Allah dir gegeben hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wie er dir helfen wird, das hat er nicht näher definiert. Und das bedeutet, Allah hilft dir so, wie er helfen möchte. Was am besten für dich ist, da wird er dafür sorgen. Ich meine, liebe Geschwister, wir müssen immer die Augen offen halten. Stellt euch vor, es gab eine der früheren Gelehrten, wenn ich richtig entsinne, was Urwa ibn Zubayr, eine Tabi'in, rahimahullah ta'ala, man musste ihm ein Bein amputieren. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, diese Sache, dass jemand dir, was das für eine seelische Qual sein muss. Dein Leben lang hast du es genossen, zu laufen. Und eines Tages, man sagt dir, tut mir leid, aber dieses Bein, wenn du das nicht wegmachst, dann wird die Krankheit, die dort drin ist, sich ausbreiten an anderen Teilen deines Körpers und dann wirst du sterben. Deswegen ist es sinnvoll, dass man einen Teil deines Körpers los wird, damit der Rest gerettet wird. Und das ist, sogar im Koran steht das, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns die Geschichte erzählt über Musa und Al-Khadir, wo sie beide unterwegs waren. Und eine der drei Sachen, die sie gemacht haben, war, der Khadir hat ein Schiff, ein Loch da reingemacht, hat es kaputt gemacht, das Schiff im Boden. Ja? Und warum? Weil er hat nachher begründet und gesagt, wäre dieses Schiff in Ordnung und heile und so wie es normalerweise sein sollte, da gibt es einen König, der hätte dieses Schiff einfach weggenommen. Der hätte es sich einfach unter den Nagel gerissen. Aber wenn er sieht, dieses Schiff ist eh beschädigt, nichts wert, dann will er es nicht haben. Also hat er das Schiff teilweise beschädigt, um es zu retten. Also ein durchaus koranisches Prinzip. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, wie jemand leidet, wenn er so etwas, also und wie man da selbst darauf reagieren würde, wenn man einem sagen würde, es muss tatsächlich dein Bein, weil ja, wir mögen uns davor bewahren, dass so es niemandem von uns passiert, denn man darf ja sich auch nicht wünschen, dass einem eine Prüfung auferlegt wird. Keiner darf sagen, ich hoffe, Allah prüft mich damit ich geduldig bin und Standhaftigkeit zeige, das darf man nicht sagen, sondern wir bitten Allah, dass er solche schlechten Sachen von uns abwendet und sollte Allah uns mit irgendwas prüfen, dann bitten wir ihn, um ebenso viel Iman vorher, damit wir diese Sache also geduldig entgegen schauen können. Wie dem auch sei, was hat er gesagt, rahimahullah ta'ala? Er sagte sinngemäß, Alhamdulillah, wenn Allah mir ein Bein wegnimmt, so hat er mir ein anderes Bein gelassen. Oder anders ausgedrückt, manche sagen, drücken es auch anders aus, sie sagen, guck mal, Allah hat mir 30, 40 Jahre lang beide Beine gegeben. Und jetzt hat er was genommen, was ihm gehört. Und deswegen gehört es zur Sunna, dass man, wenn jemand verstorben ist und man will irgendwas sagen, dann sagt man etwas, was Allah zufriedenstellt. Und das Beste, eines der besten Sachen, die man sagen kann, und deswegen, es gehört zu den besten Sachen, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es eben uns beigebracht hat, er sagte, als eine Frau nach ihm schickte, also eine Frau, sie hatte ein Kind, es war am Sterben, ein Kleinkind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sallallahu alaihi wasallam schickte den Mann zurück mit folgenden Worten. Er soll ihr mitteilen, sie soll folgendes sagen: Lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajal. Das heißt auf Deutsch ausgedrückt: Allah gehört, was er genommen hat. Und Allah gehört, was er gegeben hat. Und alles ist bei Allah bis zu einer bestimmten Frist. Insofern, es gibt nichts, was ewig ist. Und was Allah dir gegeben hat, das gehört ja ihm. Insofern hat er das Recht. Genauso, wenn du jemandem etwas ausleihst und du möchtest es wiederhaben, dann kann der andere nicht sagen, nee, ich möchte es dir nicht geben. Sondern es gehört dir und du möchtest es wiederhaben. Das und Allah gehört das höchste Gleichnis. Allah nimmt das nicht, weil er das braucht, sondern er nimmt das, weil er weiß, wenn du gläubig bist, und du geduldig bist und du diese schönen Worte sagst und auch noch andere, die überliefert worden sind, dann ist es für dich viel, viel besser, als wenn diese Ni'ma, auch wenn du noch denkst, wie gut sie für dich sein könnte, aber es ist besser für dich. Ja. Und das gehört zum Gottvertrauen, dass man eben darauf vertraut das, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, in diesem Hadith ist wahr. Und deswegen mache ich diese gute Tat, weil ich weiß, dass es stimmt und ich weiß, dass Allah mir später oder sofort oder wann Allah auch will und wann Allah weiß, dass es am besten ist für mich, wird er mir diese gute Tat wieder heimzahlen, wie man sagt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte weiterhin, und wer es einem Menschen, der in einer schwierigen Lage ist, Mu'asir, jemand, der in einer ganz schwierigen Lage ist, wer es ihm leicht macht, dem wird Allah es im Diesseits und im Jenseits leicht machen. Und ich denke, dieser Hadith ist klar. Es gibt viele, viele Beispiele, wie man jemandem es leicht machen kann. Wie zum Beispiel, jemand hat von dir Geld geliehen, dass du nicht zu sehr, wenn du weißt, dass er das Geld nicht zurückzahlen kann und du weißt, dass er eigentlich es zurückzahlen möchte, dass du eben Aufschub gewährst, dass du nicht zu sehr Druck auf ihn ausübst. Und du immer, das Wichtigste ist, man versetzt sich in die Lage der anderen Person, gerade wenn sie eben nicht im Unrecht ist und nichts dafür kann. Man versetzt sich in die andere Lage der Person und fragt sich, wie sehr wünschte ich mir, wenn mir auch dann jemand helfen würde. Und dementsprechend geht man dann mit dem anderen Menschen um. Denn wir haben schon mehr als einmal ein Hadith gelesen, wo es einfach ein Prinzip ist in unserer Religion, dass man mit jemandem anderes so umgehen soll, wie man gerne möchte, dass man auch mit einem so umgeht. Des Weiteren, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer einen Muslim deckt, den deckt Allah in diesseits und im Jenseits. Was heißt einen Muslim decken? Das bedeutet, dass er irgendwelche Fehler, die er macht, irgendwelche Sünden, die er macht, irgendwelche Eigenschaften, die er hat, die nicht so ideal sind, irgendwelche Sachen, die nicht so ideal sind für ihn, dass man diese Sache verdeckt. Dass man nicht den Leuten erzählt, der hat die und die Sünde, der hat das gemacht, der hat die und die schlechte Charaktereigenschaft, sondern man soll ihn verdecken. Man soll ihn decken, sagt man auf Deutsch. Ja? Das heißt, man soll ihn nicht, über ihn schlecht sprechen und ihn bloßstellen vor anderen Leuten. Und wenn du das mit anderen Leuten machst, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dafür sorgen, dass die Leute das auch so mit dir machen. Dass wenn du über andere Leute immer nicht schlecht sprechen möchtest und immer wenn du siehst, sie machen etwas falsch, versuchst du für sie eine Ausrede zu finden und versuchst du das geheim zu halten, dass niemand davon erfährt, dann wird Allah dafür sorgen, dass die Menschen das auch mit dir so machen. Und das Beste ist, Allah wird Yawm al-Qiyamah dich auch nicht bloßstellen. Allah wird, obwohl Allah genau weiß, welche Fehler du machst und welche Sünden du hast, Allah wird dich Yawm al-Qiyamah nicht bloßstellen und er wird darüber wegsehen und er wird den Leuten nicht sagen, der hat das gemacht. Anders, es gibt Leute Yawm al-Qiyamah, wal'iyadhu billah, die werden, weil sie Vertragsbruch begangen haben, da wird bei ihnen eine Flagge aufgestellt werden, eine fine Fahne aufgestellt werden und da steht, wird draufstehen, das ist derjenige, der das und das, der so und so betrogen hat. Ja, dass jeder Mensch weiß, dass er das gewesen ist. Was für eine Bloßstellung ist denn das, wenn du vor deinen eigenen, vor den ganzen Menschen, die du teilweise auch kennst, ja, sich plötzlich sehen, dass du sie alle betrogen hast. Und Allah wird dafür sorgen, dass eine Person, die andere Menschen deckt, sie auch gedeckt wird. Und das gilt, liebe Geschwister, für jemanden, der bekannt dafür ist, dass er normalerweise natürlich, dass es aufrichtig ist. Eine Person, die gläubig ist. Eine Person, von der du normalerweise nur Gutes weißt. Siehst du einmal, der macht was Falsches, dann heißt es, dann darfst du nicht eben dein ganzes Bild verzerren. Du weißt doch selbst, du hast doch auch Fehler. Okay? Und egal wer diese Person ist, auch wenn es eine angesehene Person ist in der Gesellschaft, wie ein Gelehrter oder wie auch immer, jeder Mensch hat seine Fehler. Es gibt keinen Mensch, der keine Fehler hat. Und jeder Mensch, hat auch Sünden und die Besten sind diejenigen, die Sünden auch dann bereuen. Aber bei solchen Personen, von denen man grundsätzlich gut denkt und die normalerweise auch gute Menschen sind, dass man gerade solche Menschen deckt und nicht schlecht über sie spricht, das ist mit diesem Hadith, liebe Geschwister, in allererster Linie gemeint. Ansonsten, natürlich gibt es auch den Fall, dass man eine Person nicht decken darf. Ja, wie eine Person, die zum Beispiel bekannt dafür ist, dass sie bestimmte Sünden begeht und auch damit sogar vielleicht sogar prahlt. Das heißt, sie hat auch kein Problem damit, es den Leuten zu erzählen. Wenn du, anderen Menschen dann nicht vor sie warnst und nicht sagst, pass auf, die Person so und so, mach mit ihr lieber kein Geschäft zusammen, weil die betrügt oft, oder gib ihm lieber nicht deine Tochter, weil der trinkt Alkohol oder der betet nicht regelmäßig oder was auch immer. Bei solchen Angelegenheiten natürlich, man darf ihn nicht decken, sondern im Gegenteil, man muss klar und deutlich sagen, dass diese Person die und die Fehler hat, damit die andere Person, damit es nicht noch schlimmer wird, auch noch, damit sich diese Fehler nicht auf andere Menschen zusätzlich auswirken. Insofern muss man hier natürlich unterscheiden. Aber uns geht es für den allgemeinen Fall, ein 0815 Muslim, du siehst, er begeht einen Fehler, dann, und du weißt davon, dann solltest du, wenn du Möglichkeit hast, ihn vielleicht darauf hinweisen, aber auf keinen Fall ihn bloßstellen vor anderen Menschen, denn das macht vielleicht das Problem noch viel weiter. Vielleicht erschämt sich dann, in die Moschee wiederzukommen, vielleicht erschämt sich dann, mit anderen Muslimen zusammenzusitzen, und es kann passieren, dass durch eine Person dann noch weiter vom richtigen Weg abschweift. Da, des Weiteren sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam, solange man einem Diener hilft, hilft Allah einem auch. Und wir sehen, liebe Geschwister, dass in diesen ganzen Beispielen, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, wir finden immer wieder das gleiche Prinzip. Und das Prinzip lautet, die Belohnung oder Bestrafung ist immer von gleicher Art Tat, wie du die vollbracht hast. Von gleicher Art. Du hast einen anderen gedeckt, Allah deckt dich. Nur das ist nicht das gleiche Decken, ne? Das ist nicht das gleiche. Was du kannst, ist nicht das gleiche, was Allah kann. Subhanahu wa ta'ala. Du hilfst einem, Allah hilft dir. Hilfst einem aus deiner Notlage, Allah hilft dir auch aus deiner Notlage. Ja? Das heißt, immer, was du tust, von gleicher Art, bekommst du die Belohnung, Yawm al-Qiyamah. Ja. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala absolut gerecht ist, subhanahu wa ta'ala, und er ist noch mehr als gerecht. Er gibt sogar noch von seiner Gunst aus viel mehr Belohnung, als man eigentlich verdient hat. Des Weiteren, liebe Geschwister, deswegen soll man, wenn man einer anderen Person hilft, immer diese Absicht im Herzen versuchen zu haben, das zu machen, damit Allah einem auch eines Tages hilft, wenn man es dringend braucht. Und wie hilft Allah einem? Subhanallah, in diesem Leben, Allah kann durch viele Dinge helfen, kann dir durch viele Dinge helfen, und du weißt gar nicht, wie viel Allah dir schon geholfen hat, ohne dass du es mitkriegst. Also viele von uns denken, dass Dua machen bedeutet, dass man nachher möchte, dass das Dua genauso erhört wird, wie man es gesagt hat. Das wollen viele Leute. Und man vergisst manchmal, dass das, was du dir wünschst von Allah subhanahu wa ta'ala, was du dir bei Allah erbittest, das ist vielleicht gar nicht das Beste für dich gewesen. Du denkst vielleicht das Beste für dich gewesen. Aber wenn du wüsstest, was das Ergebnis ist von diesem Dua, wenn Allah dir es wirklich geben würde, du würdest sagen, oh Allah, bitte, du entscheidest bitte, was gut ist für mich und was nicht gut ist für mich. Deswegen entscheide bitte du, ob du diesen Dua so erhören möchtest oder nicht. Deswegen gehört zu den besten Duas diejenigen, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert sind, weil er darin allgemeine Worte gesprochen hat, die für jede Zeit gelten, für jede Person gelten, und Allah erhört sie dann für dich, so wie es am besten für dich ist. Zum Beispiel ein Dua aus dem Koran: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Das bedeutet auf Deutsch ungefähr: O Herr, gib uns in diesseits Gutes und gib uns im Jenseits Gutes und schütze uns vor der Strafe des Feuers. So. Was ist das Gute in diesseits und jenseits? Überlass die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Er weiß viel besser Bescheid, was für dich gut ist, und er weiß viel besser Bescheid, was im Jenseits für dich gut ist und was für dich schlecht ist. Und deswegen, liebe Geschwister, soll man auch, natürlich darf man auch Dua machen, etwas Spezielles. Also ich darf Dua machen und sage, oh Allah, bitte gib mir das Gutes, das Gutes, das Gutes. Aber du sollst in deinem Herzen fest verankert haben, dass du erstens gut über Allah denkst. Das heißt, wenn Allah dir das nicht genauso gibt, wie du es ihm von ihm verlangt hast, dann war es so für dich besser. Dann war es so für dich besser. Und um nochmal zurückzukommen, wie hilft Allah einem in diesem Leben? Ja, subhanallah, viele von euch haben Kinder zum Beispiel. Und diejenigen, die Kinder haben, guckt euch eure Kinder an. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, guckt auf andere Familien, was für Kinder ihnen gegeben hat. Und es kann immer schlechter sein. Und deswegen soll man auch immer gucken auf Leute, die unter einem stehen, also die, denen es schlechter geht, damit man Allah dankt, weil man weiß, dass es allen viel besser geht. So macht man das. Ja? Und deswegen, wenn du deine Kinder guckst und sie sind gesund, dann sagst du Alhamdulillah, es gibt andere Kinder, die ungesund sind und die krank sind. Und da kann der Vater so reich sein, wie er möchte, aber wenn dein eigenes Kind irgendeine Krankheit hat, dann ist es wirklich eine Katastrophe für den Vater und er leidet sein ganzes Leben lang darunter. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala hat vielleicht durch manche Dua, die du gesprochen hast, dieses Übel, solch ein Übel, wie ein krankes Kind oder eine kranke Ehefrau oder Krankheit, andere Sachen oder ein Unglück, egal welcher Art, von dir abgewandt, damit du wegen dem Dua, den du gemacht hast. Ein Unfall von dir abgewandt. Eine Beleidigung von dir abgewandt. Ein Diebstahl von dir abgewandt. Ein Überfall von dir. Was weiß ich, was Allah subhanahu wa ta'ala alles macht mit seiner Allmacht subhanahu wa ta'ala. Insofern, liebe Geschwister, fragten einmal die Gesandten, die Sahaba radiallahu anhum, O Gesandter Allahs, also wenn das so ist, dass egal wie man Dua macht, man kriegt das immer zurück. Entweder man kriegt den Dua erhört oder man kriegt Schlechtes abgewandt von einem für diesen Dua. Oder dritte Art ist, dass man weder noch, man kriegt einfach nur Belohnung Yawm al-Qiyamah. Wenn das immer eine von diesen drei Sachen ist, das Ergebnis vom Dua, dann sagten die Sahaba radiallahu anhu, O Gesandte Allahs, sollen wir dann nicht einfach viel Dua machen? Dann sagt er, natürlich. Natürlich. Es gibt nichts, was dich davon abhalten sollte. Ja? Nur unser Problem ist manchmal, dass wir den Dua genauso erhört haben wollen, wie wir es gesagt haben. Und das gehört zum schwachen Gottvertrauen. Das gehört zum schwachen Gottvertrauen, weil du nicht weißt, was gut ist und was schlecht ist für dich. Und wie Allah im Koran sagte, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer auf einem bestimmten Weg läuft, um nach Wissen zu streben, dem wird Allah einen Weg zum Paradies leicht machen. Was sind Wege, durch die man Wissen sich aneignen kann? Gibt es verschiedene Sachen, liebe Geschwister. Unter anderem sicherlich ist es, dass man an, wie wir heute Alhamdulillah zusammen sind hier, dass man zu irgendwo hingeht, wo man etwas über seine Religion erfahren kann, etwas über Allah subhanahu wa ta'ala lernen kann. Das ist eine Möglichkeit. Aber was auch in diesem Rahmen reinpasst, ist, dass man sogar, manche Leute verreisen sogar extra, um sich Wissen anzueignen. Ja. Also das ist eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Also wir heutzutage, also viele von uns sind so, dass sie die nächstmögliche Moschee aufsuchen, um etwas zu lernen. Das ist auch sicherlich ganz natürlich. Aber es war und ist immer noch bei vielen Geschwistern, die nach Wissen streben, nicht weit hergeholt, dass sie weite Strecken gehen, um zu einer bestimmten Person zu kommen, um von dieser Person zu lernen, auch wenn sie mehrere hundert Kilometer weit entfernt ist, weil sie einfach wissen, das Wissen hat diesen Wert, dass man diese Strapazen auf sich nimmt, auch wenn man dafür Kilometer lang oder auch wenn man dafür seine eigene Heimat verlassen müsste, um in ein anderes Land zu gehen, um dort monatelang zu verbringen, um dort etwas Bestimmtes zu lernen. Dieses Wissen hat oder ist es wert, dass man so etwas macht, zweifellos. Wenn man einen Weg geht, oder was bedeutet es noch, einen Weg zu gehen, um nach Wissen zu streben? Es kann bedeuten, dass man Bücher liest oder dass man Bücher erwirbt, Bücher kauft, Bücher sich irgendwo her besorgt, um sie nachher zu lesen. Dann, dass man immer mit Gelehrten zusammen in Kontakt ist. Oder mit, wenn es keine Gelehrte gibt, da wo man ist, dass man halt mit Leuten zusammen ist, die mehr wissen als man selbst, sodass man trotzdem davon profitieren kann. Und die Belohnung, ihr seht wieder, du läufst auf diesem Weg, wodurch du Wissen dir aneignest, wodurch du etwas lernen kannst. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir auch am Yawm al-Qiyamah etwas Ähnliches geben. Er wird dir auch einen Weg zeigen, wie du ins Paradies kommen kannst. Alhamdulillah. Möge Allah uns diese Sache leicht machen. Dann die Geschichte, das heißt also Allah subhanahu wa ta'ala, und die Belohnung in diesem Leben ist, Allah hilft dir dabei. Allah hilft dir dabei. Das heißt also, wenn du wirklich nach Wissen strebst und du möchtest dieses Wissen für Allah subhanahu wa ta'ala lernen, und du machst das nicht, um irgendwie gelehrter zu sein, oder du machst das nicht, um irgendwie dadurch Geld zu verdienen, und du machst das nicht, um irgendwie Anerkennung unter den Menschen davon zu bekommen, dann Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir dabei, dieses Wissen anzueignen. Und Yawm al-Qiyamah, er hilft dir dabei, ins Paradies zu gehen. Möge Allah uns alle von solchen Leuten, also zu solchen Leuten gehören lassen. Dann, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft, Allahs Buch liest, sich gegenseitig dieses Buch lehrt, steigt auf sie die Ruhe hinab und umgibt sie die Barmherzigkeit. Oder umgibt sie, umhüllt sie die Barmherzigkeit und umgibt sie oder umgeben ihn die Engel. Und Allah erwähnt diese Person bei ihm, subhanahu wa ta'ala. Oder bei denjenigen, die bei ihm sind. Bei denjenigen, die bei ihm sind. Dieser Teil, liebe Geschwister, ist natürlich ist überliefert, nicht nur bei Sahih Muslim, sondern auch Al-Bukhari, Allahu A'lam, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese gewaltige Belohnung versprochen hat für jemanden, der so etwas tut. Was bedeutet es, sich in einer der Häuser Allahs zu treffen? Das bedeutet, sich in einer der Moscheen zu treffen. Und die Moscheen sind die Häuser Allahs und die Moscheen sind die besten Orte auf dieser Erde. Die besten Orte auf dieser Erde sind die Moscheen. Und deswegen ist die Moschee derjenige Ort, an dem der Muslim sich am meisten aufhalten soll. Warum gehört die Moschee zu den besten Orten? Weil, liebe Geschwister, die Moschee ist ein Ort, der vollkommen gereinigt ist von allem, was nicht mit diesem Leben viel zu tun hat. Das bedeutet, deswegen wisst ihr auch, dass in einer Moschee, man darf zum Beispiel keinen Handel treiben. Man darf nicht kaufen, verkaufen innerhalb der Moschee. Man darf nicht einmal ausrufen und sagen, Leute, wer hat meine Uhr gefunden? Ich vermisse meine Uhr. Wer hat mein Handy gefunden? Ich vermisse mein Handy. Nicht mal das darf man in einer Moschee machen. Sünden erst recht nicht. Und selbst der Unseligste, selbst jemand, der weit ist, weg ist von Allah subhanahu wa ta'ala, auch der wird in der Moschee eher darauf achten, nichts Verbotenes zu sagen. Er wird eher sich daran erinnern, oh, ich bin in der Moschee, im Haus Allahs, ich bin bei ihm Gast und ich begehe noch eine Sünde in seinem eigenen Haus, und er wird dann eher davon abhalten. Und deswegen die Häuser Allahs, warum trifft man sich da? Die meisten Leute treffen sich in den Häusern Allahs für Allah subhanahu wa ta'ala. Warum haben wir uns heute getroffen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Warum kommen wir zu fünf Gebeten? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Ort, dieser Boden, der für dich bezeugen wird, Yawm al-Qiyamah, das ist wertvoll, liebe Geschwister. Das lohnt sich. Es ist besser für dich. Stell dir vor, du kommst Yawm al-Qiyamah mit deinen Taten und Allah fragt dich, welche Zeugen hast du, dass du das Gebet so und so verrichtet hast? Dann sagst du, ich selbst bin Zeuge und vielleicht jemand anderes. Aber was ist, wenn du deine Gebete regelmäßig in der Moschee verrichtet hast? Dann wird die Moschee für dich bezeugen. Denn auch der Boden, auf dem du gebetet hast, wird für dich bezeugen. Und die Leute werden bezeugen, die anwesend waren. Die Engel werden bezeugen, die anwesend sind. Und zweifellos ist die Anzahl der Zeugen in einer Moschee größer als anderswo. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte ein Muslim seine Zeit so viel wie möglich verbringen an den saubersten und reinsten Orten auf dieser Erde. Und so, da kann man auch seinen Iman prüfen, beziehungsweise sein Herz prüfen, wie sauber und rein es ist. Weil, wenn eine Person die Moschee liebt, dann heißt es, sie liebt etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Wenn eine Person es immer vermisst, in die Moschee zu kommen, wenn sie zu Hause ist, ist ihr Herz in der Moschee, also auf Deutsch sagt man eher so, die Gedanken sind immer noch in der Moschee, dann ist es die Person tatsächlich mit dieser Moschee, mit dem Herzen verbunden. Und dann gehörst du zu denjenigen Personen, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, es gibt 7 Gruppen von Menschen, die am jüngsten Tag oder am Tag der Auferstehung im Schatten Allahs sein werden. Einen Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer dem Schatten Allahs. Dann sagt er, eine von dieser Personen ist eine Person, die mit den Gedanken immer mit der Moschee verbunden ist. Immer. Sobald sie rausgeht aus der Moschee, sie freut sich auf das nächste Gebet, damit sie wieder zur Moschee kommen kann. Anders ist eine Person, die das Gefühl hat, ich muss jetzt wieder in die Moschee gehen. Und sie hat das Gefühl, es ist eine Pflicht. Und sie hat das Gefühl, sie macht das nicht freiwillig, sondern eher widerwillig. Das ist nicht das Gleiche. Da weiß man, dass die Person mit dem Herzen, da ist noch ein bisschen was zu tun. Da ist noch ein bisschen was daran zu arbeiten. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die Häuser Allahs. Und warum beschreibt Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Häuser als die Häuser Allahs? Das sagen die Gelehrten, es gibt verschiedene Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala sich etwas selbst zuschreibt. Einer der Gründe ist, weil es eine Eigenschaft Allahs ist. Also zum Beispiel, Allah spricht im Koran von der Barmherzigkeit Allahs, Rahmatullah. Die Rahma ist eine Eigenschaft Allahs. Deswegen hat er sich selbst zugeschrieben. Es gibt ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Ardullah. Ardullah heißt die Erde Allahs. Das Wort Erde im Deutschen ist das arabische Wort Ard. Erde, Ard. Ja, ursprünglich gesehen. Ja. Natürlich, die Deutschen haben haben das A in ein E gemacht und das Dad gibt es nicht in anderen Sprachen, sie muss zum D werden. Wie dem auch sei, das ist, weil Allah es gehört. Allah hat es sich selbst zugeschrieben, weil es ihm gehört. Und die dritte Kategorie ist, die wir hier haben. Allah schreibt sich etwas selbst zu, weil es eine ehrenwerte Sache ist. Weil es etwas Wertvolles ist. Und das haben wir jedenfalls, wir haben Rasulullah, der Gesandte Allahs, das ist, weil Allah, das ist eine Ehre für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben hier in diesem Fall die Häuser Allahs, das ist eine Ehre für diese Häuser. Ich meine, liebe Geschwister, diese Häuser, in denen wir uns heute jetzt hier befinden, was ist daran so toll? Also, wenn jemand, wir haben vorhin gesagt, eine Person, deren Herz immer verbunden ist, deren Gedanken immer verbunden ist mit der Moschee. Ja, was mit der Moschee? Teppich? Die Wände, die Luft. Nein, was darin geschieht. Das heißt deswegen, die Person, warum ist sie, hat sie ein gutes Herz, ein gläubiges Herz? Weil sie liebt die Moschee, weil dort gebetet wird für Allah und weil dort nicht gesündigt wird und weil dort immer die Zeit verbracht wird, so wie Allah es mag. Und zweifellos, lieber Bruder, liebe Schwester, wirst du merken, dass je häufiger du deine Zeit verbringst in der Moschee, desto mehr wird dein Iman steigen. Und das gehört zu unserer Aqidah. Unser Aqidah sagt, dass unser Iman steigt, wenn man gute Sachen tut. Und die besten Taten, die man machen kann, sind laut dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Salah. Er sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدِ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. Das heißt, diejenigen Orte, die Allah am meisten liebt, sind die Moscheen. Und diejenigen Orte, die Allah am meisten verabscheut, sind die Märkte. Warum die Märkte? Weil das sind Orte, liebe Geschwister, an denen Allahs wenig gedacht wird. Dunya-Orte sind Orte, an denen die wenigsten Leute denken an Allah, am wenigsten Dhikr machen und am wenigsten beten. Und deswegen ist es auch so wertvoll, eine Person, die, in der Vormittagszeit, vormittags ist die Zeit irgendwann nach Sonnenaufgang bis irgendwann kurz vor der Mittagszeit ungefähr, manche Gelehrte sagen so 1,5 Stunden vorher, diese Zeit ist es wertvoll, ein Gebet zu verrichten, Salat al-Duha. Ja? Und warum? Weil das eine Zeit ist, an der die wenigsten Leute an Allah denken, subhanahu wa ta'ala. Sondern die denken an das Fajr-Gebet, jetzt haben sie ihre Sache erledigt und jetzt warten sie, jetzt erinnern sie sich erst wieder an das nächste Gebet, wenn der Adhan wieder kommt zum Dhuhr-Gebet. Und wenn du jetzt mittendrin auf die Idee selbst kommst, Wudu zu machen und ein Gebet zu verrichten, und wenn sogar in der Moschee sogar noch besser, dann Allah wird dich dementsprechend belohnen. Dann, liebe Geschwister, sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen, das heißt egal, ob sie Gelehrte sind, nicht Gelehrte sind, ob du mit deinem Sohnemann dich triffst oder deinen Freunden dich triffst in der Moschee, um irgendetwas über die Religion Allahs zu lernen, das ist, liebe Geschwister, und das heißt, Allahs Buch zitiert oder liest, das kann das Koran lesen sein oder lehrt. Und da, Alhamdulillah, können wir alles reinpacken, was mit der Religion zu tun hat. Ja? Weil zweifellos, wenn man über Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht, oder wenn man über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht, automatisch erklärt man dadurch bestimmte Ayat aus dem Koran al-Karim und versteht sie besser und kann sie verinnerlichen und besser umsetzen. Insofern ist nicht nur dieser Segen da, wenn man einfach nur den Koran liest, sondern wir vergessen manchmal viel wichtigere Dinge, als einfach nur Koran lesen zu können. Und zwar geht es um den Inhalt zu verstehen, was Allah dort sagt und dass man dementsprechend handelt. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, steigt auf sie die Ruhe hinab. Die Ruhe, Allah weiß, wie er das macht, subhanahu wa ta'ala, aber jeder von uns, alhamdulillah, ist beruhigt in solchen Sitzungen, weil man Allahs gedenkt. Und weil Allah einem diese Ruhe schenkt. Allah schenkt einem diese körperliche und innerliche und seelische Ruhe, wenn man in der Moschee Allahs ist und über Allah subhanahu wa ta'ala redet. Des Weiteren, liebe Geschwister, umhüllt einen die Barmherzigkeit Allahs. Ibn Shihab, oder Shihabuddin ibn Faraj, er sagte, dieses Umhüllen der Barmherzigkeit, dass die Barmherzigkeit uns umhüllt, er sagte, das bedeutet, sinngemäß, sie umhüllt uns vollkommen. Und wenn sie den Menschen vollkommen umhüllt, vollkommen umgibt, dann umgibt sie den Menschen mit seinen Taten, so voll, allesamt. Und sie umhüllt den Menschen mit seinen Taten, mit all seinen Sünden. Und sie wird, alles das wird von der Barmherzigkeit aufgenommen und dadurch vergeben. Ja? Und das war natürlich, diese Erläuterung kommt nicht von ihm, sondern weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, den wir auch schon mal erwähnt haben, das eben versprochen hat, dass einem die Sünden vergeben werden, wenn man solchen Sitzungen teilnimmt. Und deswegen hat er gesagt, wenn die Barmherzigkeit einen umhüllt, das heißt wie ein Luftballon um dich rum ist, vollkommen, dann umfasst das auch das, was du getan hast, deine Taten, denn die Taten gehören zu dir. Yawm al-Qiyamah wird keine Tat von dir mit anderes gegeben, so einfach so, aus Ungerechtigkeit, sondern dass du bist verantwortlich dafür und dann ist das auch mit vergeben, inshallah. Als letztes sagte, oder als vorletztes sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder vorletztes, und die Engel umgeben ein. Die Engel, liebe Geschwister, bei solchen Sitzungen, auch wenn wir sie nicht sehen können, glauben wir trotzdem fest daran, dass die Engel anwesend sind. Und die Anwesenheit der Engel bedeutet, liebe Geschwister, dass Allah mit einem zufrieden ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Menschen zufrieden ist. Denn sonst würde er die Engel der Barmherzigkeit nicht zu den Menschen schicken. Und dann sagte auch einer, der Gelehrten, möge Allah ihm belohnen, bedeutet, dass wenn die Engel einen umgeben, und ihr könnt euch vorstellen, wie dicht die Engel anwesend sind, weil sie unbedingt, das sind Engel, liebe Geschwister, die wurden erschaffen, nur damit sie solche Gruppen suchen. Nur damit sie suchen, wo gibt es jemanden, der über Allah subhanahu wa ta'ala spricht, damit ich zu ihm hingehen kann und damit ich etwas hören kann. Und die sind dann so dicht, an diesen Sitzungen, dass manche Gärte haben es ausgelegt und gesagt, dass dadurch der Shaitan nicht reinkommen kann zu diesen Leuten. Ja? Er will sagen, dass eben das ist die Bedeutung davon, dass die Engel einen umgeben, dass diese Gruppe von Menschen, oder dass ein Nutzen davon, dass diese Gruppe von Menschen, ihre Herzen werden gestärkt, ihre Herzen werden verbunden und sie lieben sich alle für Allah subhanahu wa ta'ala und der Shaitan kann niemals zwischen ihnen kommen und Unruhe stiften und irgendein Unheil anrichten. Und das Beste vom Ganzen ist wieder, die Belohnung ist entsprechend deiner Tat. Wir sitzen hier und wir denken über Allah und wir erwähnen seinen Namen und wir machen das, um ihn zufriedenzustellen und um belohnt zu werden dafür und unseren Charakter zu reinigen, unsere Herzen zu reinigen, die über die Woche sich immer füllt mit komischen Gedanken und Ansichten. Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls gedenkt unserer. Allah subhanahu wa ta'ala bei sich, die Engel, die bei ihm sind, subhanahu wa ta'ala, er erwähnt dich dort bei seinem Namen. Und er sagt, die Person so und so, die ist gerade da und auf der Erde und die denkt gerade über mich nach. Und das ist, liebe Geschwister, die Belohnung überhaupt. Das ist die Belohnung schlechthin. Stellt euch vor, der König der Könige, der Schöpfer der Himmel und Erde, der, normalerweise würde man denken, wer bin ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala über mich denkt. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala meinen Namen erwähnt bei sich. bei der höchsten Engel Schar, bei den reinsten der reinsten Geschöpfen, und du wirst bei deinem Namen bei ihm erwähnt, subhanahu wa ta'ala. Das ist die Ehre, reicht schon vollkommen aus, und dann, was dich dafür eine Belohnung erwarten wird, das kannst du bei Allah subhanahu wa ta'ala, kannst du dir darüber nachdenken, und egal was du dir vorstellst, und Allah wird es dir inshallah geben. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einer der wichtigsten Prinzipien bei uns in der Religion, oder ein sehr wichtiges, das ein sehr wichtiges Fundament darstellt, dass der Mensch, liebe Geschwister, ist entsprechend dem, was er tut. Jeder Mensch hat einen Wert, und dieser Wert ist nicht mit Geld auszudrücken, sondern der Wert des Menschen ist sein Iman und seine Taten, die er tut. Das macht dich als Mensch aus. Je mehr Iman du hast, je mehr Gutes du tust für Allah subhanahu wa ta'ala, desto wertvoller bist du. Es gibt nichts anderes, was dich Allah näher bringen wird. Zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keine Verwandtschaft. Zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es nur die guten Taten. Mehr gibt es nicht. Und auch nur die Taten, die du gemacht hast für ihn. Und auch nur unter der Bedingung, dass du auch gläubig gewesen bist. Alles andere zählt bei Allah überhaupt nicht. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasaba. Das heißt, wen seine eigenen Taten aufhalten, zurückhalten, den wird auch seine Verwandtschaftsbande, oder den wird sein Verwandtschaftsgrad auch nicht vorantreiben. Das bedeutet auf Deutsch, einfach ausgedrückt, dass du verwandt bist mit irgendjemandem, egal wer das ist, ob er reich ist, das ist in diesem Zusammenhang vollkommen egal, oder ob er rechtschaffen ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, oder ob er sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, denn es gibt Menschen, die sind verwandt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. All das wird dir nichts nutzen, wenn du nichts dafür getan hast. Mit anderen Worten, oder besser ausgedrückt, wenn deine Taten dich zurückhalten, zum extremsten Beispiel, eine Person, die ist kein Muslim, sie ist Kafir, ihr Kufr, dieser Kufr wird die Person Yawm al-Qiyamah zurückhalten, sie wird nicht voranschreiten können zum Paradies, geht nicht. Dann wird diese Person, wird ihr auch nicht helfen, dass sie verwandt war mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Nichts wird ihr bringen. Aber umgekehrt kann sein. Eine Person, die zum Beispiel Gutes getan hat. Sie war Muslim. Sie hat Gutes und sie hat Schlechtes getan. Es kann sein, dass ihre Verwandtschaft, dass sie verwandt war mit bestimmten Personen, kann es sein, es bringt ihr was. Wie zum Beispiel, wie wir erfahren haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt, dass der Märtyrer wird für einige seiner eigenen Verwandten Fürsprache einlegen dürfen. Und es gibt auch andere gläubige Menschen und die Propheten und weiß nicht was, aber besonders jetzt die gläubigen Menschen Yawm al-Qiyamah, die Fürsprache einlegen. Stellt euch mal vor, liebe Geschwister, Allah erlaubt dir Yawm al-Qiyamah Fürsprache einzulegen. Dann ist doch klar, dass die ersten Menschen, an denen du denken wirst, von den Muslimen, sind deine eigenen Verwandten. Deine eigenen Eltern. Deine eigenen Kinder. Deine eigenen Geschwister. Möge Allah sie nicht in die Hölle bringen. Möge Allah sie bewahren. Aber solltest du errettet sein und andere von deiner Familie nicht, dann sind sie die Ersten, an die du denken wirst. Insofern seht ihr, die Verwandtschaft hilft einem, weil man gläubig gewesen ist. Oder zum Beispiel, das ist also, wie gesagt, das, was ich in diesem Bezug sagen möchte. Der Mensch denkt logischerweise als erstes an seine eigene Familie, und insofern wird einem die Verwandtschaft in diesem Sinne zweifellos helfen, wenn man die Bedingungen genau. Oder ein anderes Beispiel, genau, das fällt mir wieder ein. Das andere Beispiel war, was Allah sogar im Koran al-Karim gesagt hat. Allah sagte sinngemäß in zwei Suren des Koran. Ja, in zwei Suren des Koran. Einmal Surat al-Ra'd und einmal Surat al-Tur. Das zusammengefasst, ich gebe das in meinen Worten wieder, könnt ihr das selbst nachlesen, die beiden Suren sind nicht so lang. Wenn du Yawm al-Qiyamah gläubig bist und du hast eine bestimmte Stufe bei Allah erreicht und die ist nicht sehr hoch, aber du hast eine Ehefrau oder ein Kind oder ein Vater. Und diese Person steht im Paradies weit über dir. Weit über dir, so weit wie du die Sterne im Himmel sehen kannst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit wird er dafür sorgen, dass du erhöht wirst auf die gleiche Stufe wie deine Verwandte. Und nur weil du mit ihm verwandt gewesen bist, sonst gar nichts. Unter einer Bedingung, wie Allah sagte, وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانِ. In seiner Nachkommenschaft sind ihnen gefolgt und sie waren gläubig, mit Iman. Wortwörtlich, bi-Iman. Wenn das erfüllt ist, dann die werden auf die gleiche Stufe kommen wie du, wenn sie beide Iman hatten. Und das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, warum sollte Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dir schon deine Sünden vergeben. Allah hat dir schon das gegeben, was du verdienst. Und er gibt dir die Ewigkeit noch drüber. Das kannst du so nicht erarbeiten, die Ewigkeit. Und dann auch noch erhöht er dich, obwohl du nichts dafür getan hast. All dies, da wundert man sich natürlich dann über Leute, die es trotzdem nicht schaffen, ins Paradies zu kommen. Und möge Allah uns nicht zu solchen Leuten gehören lassen. Das ist der Hadith, liebe Geschwister, den ich euch heute vorlesen wollte. Und zum Abschluss sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim zwei Verse noch. Der erste ist, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذْ. Das heißt, wenn dann in die Posaune oder ins Horn gestoßen wird, dann gibt es zwischen ihnen keine Verwandtschaft mehr. Das heißt, zwischen den Gläubigen und den Kuffar zum Beispiel, unter ihnen spielt keine Rolle mehr, dass sie verwandt gewesen sind. Und es nutzt auch sogar den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts, dass er der Onkel war. Ich meine damit Abu Talib. Ja, ansonsten es gibt andere, die waren gläubig, aber besonders Abu Talib, wie wir bekannterweise wissen. Dann die zweite Ayah, Allah sagt im Koran, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Derjenige wahrlich ist bei Allah am edelsten, am seligsten, der Gottesfürchtigste ist. أَتْقَاكُمْ kommt vom Wort Taqwa. Wer die meiste Gottesfurcht hat, das ist der bei Allah am geehrtesten ist. Und am meisten geehrt wird, und am meisten ausgezeichnet wird und am meisten belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Einzige, was eine Rolle spielt. Sonst spielt alles andere keine Rolle. Das nutzt nichts, dass du als Muslim geboren worden bist. Es nutzt nichts, dass deine Eltern beide Muslime sind. Und es nutzt nichts, dass du Arabisch kannst oder nicht kannst. Das alles spielt keine große Rolle. Die große Rolle spielt die Taqwa im Herzen. Die hat man sich selbst anzueignen durch den Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Machen wir jetzt eine kurze Pause und dann machen wir inshallah. Danke.